Ich habe es. Ich habe es. Der Wein mit der Pille ist im Becher mit dem Fächer. Der Pokal mit dem Portal hat den Wein gut und rein, ja? Ja, aber es hat sich wieder geändert. Sie haben den Pokal mit dem Portal zerbrochen. Den Pokal haben Sie zerbrochen? Und haben ihn durch einen Kelch ersetzt. Einen Kelch? Verziert mit einem Elch. Einen Kelch mit einem Elch? Ja. Aber habt ihr es den Wein mit der Pille in dem Becher mit dem Fächer? Nicht doch. Der Wein mit der Pille ist im Kelch mit dem Elch. Der Becher mit dem Fächer hat den Wein gut und rein. Der Wein mit der Pille ist in dem Kelch mit dem Elch. Der Becher mit dem Fächer hat den Wein gut und rein. Ihr dürft ja. Das nicht verwechseln. Ich danke euch vielmals. Ja, der Becher mit dem Elch ist im Kelch mit der Pille. Becher mit dem Elch ist der Fächer mit dem Kelch. Ihr dürft es nicht verwechseln.